Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Vergangenes Mal haben wir uns über Internetcafés unterhalten. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste. Gerne. Los geht es mit 哪儿有网吧 ？Wo gibt es ein Internetcafé？ 哪儿有网吧？ 哪儿有 heißt wörtlich wo haben？ 哪儿有？ 网吧。Internetcafé. 网吧。 你有自己的博客吗？ Hast du deinen eigenen Blog? 你有自己的博客吗？ 自己的博客 heißt einen eigenen Blog haben. 自己的博客。 你的邮箱地址是什么？ Wie lautet deine E-Mail Adresse? 你的邮箱地址是什么？ 邮箱地址 heißt email address。 邮箱地址。 我忘记密码了。 我忘记密码了。Ich habe mein Passwort vergessen. Gut, hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 哪儿有网吧？ 我们学校东南角就有一个。 你有自己的博客吗？ 当然了，我的博客点击率还挺高的。 你的邮箱地址是什么？ chinese@crifm.com。 哎呀，我忘记密码了。 没关系，再试一次。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我的汉语不好，我听不懂。什么时候开学？一个学期的学费是多少？ 我的汉语不好，我听不懂。什么时候开学？一个学期的学费是多少？ Trotz des vielen Lernens ist mein Chinesisch immer noch nicht gut. Wie sagt man das auf Chinesisch? Gerne, das heißt, 我的汉语不好。 我的汉语不好。 汉语 Chinesisch. 汉语。 我的汉语不好。Mein Chinesisch ist nicht gut. 我的汉语不好。 您以前学过汉语吗？ 学过一点儿，我的汉语不好。 你说的挺好的。 我的汉语 heißt wörtlich mein Chinesisch. In diesem Fall bezieht es sich auf das sprachliche Niveau des Sprechers. Da meine Chinesischkenntnisse nur sehr gering sind, verstehe ich nicht, über was Sie sprechen. In dem Fall kannst du sagen, 我听不懂。 我听不懂。 听 hören 听 不 nicht 不 懂 verstehen 懂 我听不懂 ich verstehe nichts 我听不懂 我听不懂您会说英语吗？ 对不起，我不会说英语。 Wichtig für mich ist auch zu wissen, wann das Semester beginnt. Wie fragt man danach auf Chinesisch? 什么时候开学？ 什么时候开学？ 什么 ？Was？ 什么？ 时候 ，Zeit。 时候。 开 ，Beginnen。 开。 学 ，Studieren。 学。 什么时候开学？ 什么时候开学？Wann beginnt das Semester? 什么时候开学？ 九月一号。 Schließlich interessiert mich noch, wie hoch die Studiengebühren sind. Wie frage ich danach auf Chinesisch? Zum Beispiel so: 一个学期的学费是多少？ 一个学期的学费是多少？ 一个学期的 ，ein Semester。 一个学期的 学费 ，Studiengebühren。 学费。 一个学期的学费是多少？ 一个学期的学费是多少 ？Wie hoch sind die Studiengebühren für ein Semester？ 一个学期的学费是多少？ 一个学期一万。 Bevor wir uns noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion anhören, wiederholen wir doch kurz die wichtigsten Sätze. Okay. 我的汉语不好。 我的汉语不好。Mein Chinesisch ist nicht gut. 我的汉语 ,mein Chinesisch. 我的汉语。 不好 ,nicht gut. 不好。 我听不懂。 我听不懂。Ich verstehe es nicht. 听 ,hören. 听。 不懂 ,nicht verstehen. 不懂。 什么时候开学？Wann beginnt das Semester? 什么时候开学？ 什么时候 ？When？ 什么时候？ 开学 ，the semester begins。 开学。 一个学期的学费 ，die Studiengebühren für ein Semester。 一个学期的学费 是多少 ？Sind wie hoch？ 是多少？ 一个学期的学费是多少？ 一个学期的学费是多少 ？Wie hoch sind die Studiengebühren für ein Semester？ 您以前学过汉语吗？ 学过一点儿，我的汉语不好。 你说的挺好的，我听不懂。您会说英语吗？ 对不起，我不会说英语。 什么时候开学？ 九月一号。 一个学期的学费是多少？ 一个学期一万。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Viele Universitäten in China haben einen speziellen Wahlspruch, mit dem deren Geschichte und Kultur wiedergegeben wird. Das Motto der Peking-Universität lautete zum Beispiel Patriotismus, Fortschritt, Demokratie und Wissenschaft. Dies symbolisiert den Einsatz der Studenten für mehr Freiheit. Viele Universitäten haben ihren Wahlspruch aus der reichhaltigen Kultur des alten China abgeleitet. Der Wahlspruch der Tsinghua-Universität Weiterbildung und gute Moral etwa stammt aus dem Buch der Wandlungen, einem Klassiker aus der Zhou-Dynastie, in dem die Kernaussage der chinesischen Weisheit dargelegt wird. Das Motto der Fudan-Universität lautet umfassendes, fokussiertes Lernen, Fragen stellen und die Praxis berücksichtigen. Dies bezieht sich auf die gesammelten Werke des Konfuzius, in dem die Sprichwörter und Redewendungen des großen Denkers, Politikers und Pädagogen aus der Zeit der Frühlings- und Herbstperiode sowie die seiner Schüler erhalten sind. Und damit sind wir bereits wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, wann beginnt das Semester auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见! Thank you.